Das eine Lied von mir, das kam mindestens vorhin richtig gut an, spiele ich es nochmal. Und zwar das Warum. Vergessen werde ich's nicht, so leer dein Blick, deine Augen, ohne Glanz, ohne Glanz, ohne Glanz, ohne Glanz. Für immer soll sie sein, Freundschaft, die uns vereint. Doch zu gefährlich warst du für die, die uns hier regieren, die uns hier regieren, hier regieren, hier regieren. In dir steckt der deutsche Glut, in dir die nordische Wut, nur deshalb musstest du hier sterben, du hier sterben, hier sterben, hier sterben. Kamerad, komm zurück zu mir. Kamerad, ich brauche dich gerade hier. Kamerad, du kannst doch nicht einfach gehen. Nicht einfach gehen, nicht einfach gehen, nicht einfach gehen. Kamerad, komm zurück zu mir. Kamerad, ich brauche dich gerade hier. Kamerad, du kannst doch nicht einfach gehen. Komm zurück zu mir, Kamerad, ich brauche dich gerade hier. Kamerad, du kannst doch nicht einfach gehen. Nicht einfach gehen, nicht einfach gehen, nicht einfach gehen. Kamerad, komm zurück. Ja, ganz schön alleine, muss ich sagen. Ah, Nachschub. Ja. Knack, knack. In meine Gemächer. Ich will ins Altersheim.